بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bevor wir mit dem eigentlichen Unterricht anfangen, heute ist der erste Dhul-Hijjah. Und die Sunna ist, dass man Takbir macht, also dass man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dass man diesen Takbir ausspricht, und zwar immer so oft man kann. Und dieser Takbir ist in diesen Tagen jetzt nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Ab dem Morgengebet, Subh-Gebet von Yawm Arafah, und das ist der 9. von Dhul-Hijjah, wird zusätzlich zu der nicht zeitgebundenen Aussprache des Takbirs noch zusätzlich dazu At-Takbir nach den Gebeten, nach den 5 Gebeten ausgesprochen, und zwar bis zum letzten Tag von den Tagen, in denen man Schächten bzw. opfern kann, also 4 Tage inklusive des Eid-Feiertags. Also der Eid-Tag plus 3 Tage. Bis zum Asr, also bis zum 13. Dhul-Hijjah, und zwar bis zum Asr-Gebet. Und dann endet die Phase des Takbirs. Deswegen sollte jeder von uns At-Takbir immer sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Es wurde überliefert, dass Ibn Umar und Abu Huraira und andere Gefährten in diesen Tagen in die Stadt bzw. auf den Markt gingen und es laut gesagt haben, um die Menschen zu erinnern, dass sie Takbir machen, worauf diese dann auch den Takbir wiederholten. Dann kommen wir zu unserem Thema heute. Wir haben das letzte Mal begonnen mit Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah bedeutet die Bestätigung der Einzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala in seiner Herrschaft. Und wir haben erwähnt, dass Ar-Rububiyya von dem Namen Ar-Rabb kommt. Von dem Namen Ar-Rabb. Und Ar-Rabb kommt wiederum von dem Verb Rabbaba oder Rababa. Und das bedeutet etwas erziehen, beziehungsweise von einer Form oder von einer Situation zur anderen Situation zu bringen, indem man es verbessert bis zur Vollkommenheit. Und deswegen ist Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala derjenige, der die Menschen versorgt und der die Angelegenheiten der Menschen lenkt. Und er versorgt sie so, dass es ihnen immer besser geht. Und er kümmert sich subhanahu wa ta'ala um die Menschheit. Was bedeutet nun Tawhid al-Rububiyyah? Wir haben schon einmal erwähnt, und das ist immer gut, wenn man etwas wiederholt. Man sollte immer wiederholen, damit etwas sich auch festsetzt dann im Gedächtnis, damit man es nicht vergisst. Was sind denn bitteschön die Belege der Einteilung dieser Arten des Tawhid? Woher haben die Gelehrten diese Einteilung des Tawhids? Arhamkumullah. Es gibt ja keine Ayah, in der steht, ihr müsst Tawhid al-Rububiyyah verinnerlichen. Gibt's ja nicht. Oder Tawhid al-Asma wa-Sifat. Oder Tawhid al-Uluhiyyah. Es gibt auch keinen Hadith, der diesen Begriff so erwähnt. Woher haben die Gelehrten das? Sie haben das durch das Studium des Korans und der Sunna. Man hat den Koran durchgelesen und man hat die Sunna durchgelesen und man hat beobachtet, dass Allah Azza wa Jal, wenn er über die Einzigkeit redet, über Tawhid redet, dann redet er entweder über sich selbst oder er redet über die Menschen. Eins von beiden. Entweder schildert er, wer er ist und wie einzig er ist, oder es geht darum, dass seine Schöpfung, seine Diener nur einen einzigen anbeten sollen. Das sind die zwei groben Themen. Dann wiederum, wenn er sich beschreibt, dann beschreibt er entweder Taten, die er vollbringt, subhanahu wa ta'ala, oder er beschreibt Namen und Eigenschaften. Und somit kommen wir zu diesen drei Arten des Tawhid. Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah und Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Was bedeutet Tawhid al-Rububiyyah? Tawhid al-Rububiyyah bedeutet, Allahs Einzigkeit in seinen Taten zu bestätigen. Tawhidullah bi-af'alihi. Also, dass Allah Azza wa Jal einzig diese Taten vollbringt und dass es keinen neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, der auch diese Taten vollbringt. Wie zum Beispiel was? Wie zum Beispiel was? Die Schöpfung, nur Allah kann erschaffen. Was noch? Barakallahu fikum, diejenigen, denen es gut geht und gesund sind, die sollen keine Stühle benutzen. Jazakumullahu khair. Diejenigen, die einen Stuhl brauchen, ja, man kann ja auch auf dem Boden lesen. Man muss ja keine Stühle benutzen. Barakallahu fikum. Wer es braucht, bitteschön. Aber wer es nicht nötig hat, der soll bitte auf dem Boden sitzen. Also, die Schöpfung ist eine Tat Allahs Azza wa Jal. Die Versorgung ist eine Tat Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal versorgt die Menschen. Keiner kann die Schöpfung versorgen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso das Leben einhauchen oder das Leben nehmen und so weiter und so fort, das Heilen. All das sind Taten, die nur Allah Azza wa Jal ausführen kann und die nicht zu den Taten gehören, die der Mensch oder irgendein anderes Geschöpf umsetzen kann, gehören. Das ist also Tawhid al-Rububiyyah. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Taten Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Welche Taten vollbringt Allah subhanahu wa ta'ala. Und nun machen wir weiter mit dem Buch auf Seite 70. Und zwar das Bekenntnis der Einheit Allahs in seiner göttlichen Macht allein rettet niemanden vor dem Feuer. Das Bekenntnis des Gläubigen zur Einheit Allahs. Ich sagte schon einmal, dass mir das Wort Einzigkeit besser gefällt, denn Einheit für meinen Geschmack hört sich an wie etwas Zusammengesetztes und somit wurde es eins. Und deswegen bevorzuge ich das Wort Einzigkeit, aber das ist jetzt was ganz Subjektives. Das Bekenntnis des Gläubigen zur Einzigkeit Allahs ist nur dann verwirklicht, wenn er sich zum Glauben an die Einzigkeit Allahs in seiner göttlichen Macht bekennt. Das bedeutet, reicht es denn aus, dass ich an Allah Azza wa Jal als Schöpfer glaube? Reicht das aus, um gläubig zu sein? Oder muss zusätzlich zu diesem Glauben noch etwas anderes im Herzen verankert sein? Ja? Das reicht nicht aus. Weil die Quraysh, die haben damals auch geglaubt, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der Schöpfer ist. Und dann denke ich, trotzdem hat Allah sie als Kuffar bezeichnet. Barakallahu fik. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, um vieles danach zu verstehen, was man als Schirk, als Polytheismus, als Götzendienst ansieht in der Religion. Und zwar, dass wir sagen, die Mushrikin, die Polytheisten, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Abu Lahab und ein Abu Jahl und andere Mushrikin, Polytheisten, haben die Existenz Allahs nie geleugnet. Es waren keine Atheisten. Das heißt, die haben nie gesagt, es gibt keinen Gott. Das heißt, der Glaube an die Existenz Gottes reicht nicht aus, um bei Allah als gläubig zu gelten und somit die Gnade Allahs damit zu erlangen und die Errettung zu erreichen. Die Existenz Allahs leugnete kein Mushrik zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sondern was war das Grundproblem zwischen unserem Propheten alaihi salatu wa sallam und den Mushrikin? Was war denn der Konflikt, Ursache oder Grund des Konflikts? Ja? Genau, dass sie neben Allah noch andere verehrt. Sie haben Allah verehrt, aber noch neben Allah Hubal und Uzza und Manat und andere Götzen. Und es gab um die 360 Götzen um und in der Kaaba. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das bedeutet, dass die Mushrikin viele verehrt haben neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Problem, dass der Prophet alaihi salatu wa sallam kam und den Leuten gesagt hat, ihr sollt jetzt all diese Götzen, die ihr verehrt habt, weglassen. Ihr sollt sie nicht mehr anbeten, nicht mehr verehren, für sie nicht mehr opfern, sondern einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Also sagt der Verfasser, hafizahullah, ohne das ist der Glaube nicht wahrhaftig. Also ohne die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in der Anbetung, nicht nur in seinen Taten, nicht nur in der Schöpfung, ohne diesen zweiten Aspekt, ist der Glaube nicht wahrhaftig. Diese Art des Bekenntnisses der Einzigkeit Allahs ist aber nicht das Ziel der Gesandten und es ist nicht Ziel des Bekenntnisses der Einzigkeit Allahs, mit dem er die Propheten sandt. Also welche Einzigkeit hier, welcher Tawhid wird hier gemeint? Tawhid Rububiyyah, das ist nicht das Ziel der Gesandten gewesen. Warum? Warum? Weil die Menschen, zu denen die Gesandten entsandt wurden, gar nicht daran gezweifelt haben. Deswegen war es nicht die Aufgabe der Gesandten zu sagen, hört mal zu, glaubt, dass Gott existiert. Ja, die haben ja schon daran geglaubt, dass Gott existiert. Ja? Und sie haben an Abraham geglaubt. Und sie kannten Musa alaihi salam. Das heißt nicht, das war das Problem. Es rettet nicht vor der Strafe des Feuers, ihn als einen zu erklären, dass er existiert. Solange der Diener nicht ausführt, was ihm obliegt, und dies entspricht dem Bekenntnis der Einzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala in seiner Göttlichkeit, also in seiner Anbetung. Subhana, Tawhid al-Uluhi. Allah Azza wa Jal sagt dazu, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Das heißt, und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Das heißt, diese Mushrikin glauben an Allah, aber zusätzlich dazu dienen sie anderen außer Allah tabaraka wa ta'ala. Das bedeutet, dass die meisten sich zwar zu ihrem Herrn, Schöpfer, Versorger und Führer bekennen. Sie wussten, der Versorger ist Allah. Sie wussten, der Herr ist Allah. Sie wussten, derjenige, der das Leben nimmt, ist Allah. Ihm aber dabei in der Anbetung Götzen beizugesellen, die weder Schaden noch Nutzen bringen, die nichts gewähren und nichts verbieten. Das erklärten auch die Tafsir-Gelehrten der Sahaba und Tabi'in. So sagt Ibn Abbas radiallahu anh, mit ihrem Glauben verhält es sich so. Also er beschreibt nun, wie die Mushrikin geglaubt haben. Wenn sie gefragt werden, wer den Himmel und die Erde erschaffen haben und die Berge, dann antworten sie, was? Allah. Da gab es überhaupt keine Meinungsunterschiede zwischen den Mushrikin. Da gab es keiner, der sagt, nee, die Berge, die hat Hubal gebaut, beziehungsweise erschaffen. Oder der Himmel, der hat Uzza erschaffen. Das hat keiner gesagt. Die haben alle gesagt, diese Schöpfung ist die Schöpfung Allahs tabaraka wa ta'ala. Und dabei gesellen sie ihm anderes bei. Also obwohl sie das bestätigt haben, gesellen sie ihm anderes bei. Ähnliches sagte Ikrima und auch Mujahid und es gibt dazu zahlreiche Texte der frommen Vorfahren. Der Koran weist an vielen Stellen auf die Bestätigung der göttlichen Macht durch die Ungläubigen hin, während sie ihm in ihrer Verehrung gleichzeitig anderes beigesinnt. Allah Azza wa Jalla sagt: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Und wenn du sie fragst, also die Mushrikin, wer die Himmel und die Erde erschaffen und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Also das stand nie zur Frage, dieser Punkt, ist es Allah gewesen oder jemand anderes. Dann sagt Allah weiterhin in der ungefähren Bedeutung, wie lassen sie sich also abwendig machen? Warum dienen sie dann einem anderen? Es gibt viele entsprechende Verse, die das bestätigen, dass die Mushrikin nicht die Existenz Allahs geleugnet haben. Sie wurden keine Kuffar, Ungläubige, weil sie gesagt haben, Gott gibt es nicht. Nicht das war der Grund. Alle, Abu Lahab und Abu Jahl und Umayya und wie sie alle heißen, diese großen Götzendiener, Polytheisten, die haben die Existenz Allahs Azza wa Jal bestätigt. Aber sie haben gesagt, wir dienen mehreren, nicht nur Allah tabaraka wa ta'ala. Also, es gibt viele entsprechende Verse. Die Ungläubigen glaubten nicht etwa, dass die Götzen es seien, die alles lenken, die Hilfe schicken und die Welt versorgen, sondern sie waren überzeugt, dass dies zu den Besonderheiten der göttlichen Macht gehöre, also nur von Allah Azza wa Jal. Sie bekannten, dass ihre Götzen, die sie anbeteten, erschaffen waren, also selbst sind das Geschöpfe, ja, und weder sich selbst noch denjenigen, der sie verehrt, unabhängig von Allah schaden oder nutzen konnten. Das stand auch nie zur Frage. Sie wussten ganz genau, diese Götzen, die helfen dir nicht. Ja, also, sondern Allah ist derjenige, der hilft. Ja, warum betet ihr sie dann an? Das zeigt Allah gleich, wie wir sehen werden. Dies kommt einzig Allah zu. Er hat keinen Teilhaber. Sie aber machten die Götzen zu seinen Teilhabern und Vermittlern, die bei Allah für sie Fürsprache einlegen sollten. Und hier kommt also der Grund. Warum haben sie diese Götzen verehrt? Damit diese Götzen Fürsprache einlegen, bei wem? Bei Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, und er beschreibt hier, was die Götzendiener, die Polytheisten sagen, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Wir dienen ihnen nur, also den Götzen, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Also es sind Vermittler. Ziel ihrer Anbetung ist tatsächlich wer? Allah Azza wa Jal. Aber sie sagen, wir können nicht direkt Allah anbeten. So arm wie wir sind und so sündhaft wie wir sind, brauchen wir jemanden, der Fürsprache hält bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und deswegen dienen wir diesen Götzen, damit die wiederum dann bei Allah Fürsprache für uns halten werden. Also wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten über das, worüber sie uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher Ungläubiger ist. Dieses Bekenntnis brachte sie nicht zum Islam. Welches Bekenntnis brachte sie nicht zum Islam? Ja? Ja, dass Allah Azza wa Jalla existiert und dass er alles lenkt. Dieses Bekenntnis brachte sie nicht zum Islam. Und deswegen müssen wir vieles verstehen, dass diejenigen, die sagen, ich glaube doch, dass Gott existiert, das reicht nicht aus, um Muslim zu sein. Das reicht nicht aus und das belegt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Ansonsten wäre der erste Muslim, wenn die Kenntnis ausreichen würde, dass Allah existiert, wer? Ash-Shaytan selbst. Hat Iblis denn geleugnet, dass Allah existiert? Hat er gesagt, nee, Allah existiert nicht? Ganz im Gegenteil, er sagte, du hast mich khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Das heißt, du hast mich aus rauchlosem Feuer oder aus Feuer erschaffen und du hast ihn, also Adam, aus Erde erschaffen. Er hat nicht gesagt, du hast nichts erschaffen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat Iblis bestätigt, dass Allah der Schöpfer ist. Ist Iblis also nun ein Gläubiger? Natürlich nicht. Aber diejenigen, die das nicht nachvollziehen und die denken oder die sagen, warum sagt ihr, das ist Schirk? Ich glaube doch an Allah. Sehr oft wird das gesagt. Warum sagt ihr, diejenigen, die Gräber anbeten, die Verstorbene anbeten, die Hilfe suchen bei Verstorbenen, warum sagt ihr, dass das Mushrikin sind? Die sagen doch, La ilaha illallah. Die sagen doch, ich glaube an Gott. Die sagen doch, ich glaube, dass Allah alles erschaffen hat. Aber da sagen wir, diese Menschen, die die Hilfe bei Verstorbenen suchen, die die Fürsprache bei Verstorbenen suchen, was unterscheidet sie bitteschön von Abu Jahl und Abu Lahab? Abu Lahab hat auch nie gesagt, ich glaube nicht an Gott. Abu Lahab hat auch nie gesagt, es gibt keinen Gott. Und Abu Jahl. Aber sie haben gesagt, aber ich, dieser Götze, ja, der hilft mir bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und deswegen bete ich ihn an. Genau die gleiche Argumentation, die heute Menschen sagen, die Gräber anbeten oder Verstorbene anbeten oder irgendetwas anderes anbeten, wobei sie sagen, sie wären Muslime. Dieses Bekenntnis brachte sie nicht zum Islam, sondern sie gelten als Ungläubige, undankbar Allah gegenüber. Und ihnen ist ein Feuer von ewiger Dauer versprochen, möge Allah uns davor bewahren, weil sie die Notwendigkeit des Bekenntnisses zur Einzigkeit der göttlichen Macht nicht verwirklichte. Denn die Folge der Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seiner Anbetung ist, dass wir keinen anderen anbeten. Wenn ich weiß, Allah Ta'ala ist der Einzige, der heilt, dann verlange ich die Heilung nur von Allah Tabaraka wa Ta'ala. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man nicht zu Ärzten gehen kann. Nein, aber du darfst nicht denken, dass der Arzt dich heilt. Du darfst nicht denken, dass das Medikament dich heilt. Sondern Allah erlaubt durch seinen Willen, dass dieses Medikament nun nutzt. Aber wer ist derjenige, der heilt? Allah Azza wa Jal. Also rufst du nur Allah an, subhanahu wa ta'ala, und bittest nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Genauso ist es mit der Versorgung. Mit der Versorgung nur Allah Azza wa Jal versorgt. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten gehen. Das heißt nicht, dass jemand keinen Beruf erlernt. Nein. Aber du musst wissen, dass nicht die Firma der Versorger ist, sondern dass Allah Azza wa Jal diese Firma erlaubt hat zu existieren, damit sie Mittel ist, dass du eine Versorgung bekommst. Aber wer hat die Versorgung festgelegt? Allah Azza wa Jal einzig und allein, subhanahu wa ta'ala. Diese Verwirklichung aber besteht im Bekenntnis der Einzigkeit Allahs in Form der Anbetung. Also die Bestätigung der Anbetung Allahs Azza wa Jal, seines Rechts angebetet zu werden, geht nur durch was? Indem ich ihn auch anbete. Und indem ich keine anderen anbete, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Dies geschah, als sie dieses Bekenntnis zur Einzigkeit Allahs in seiner göttlichen Macht bekämpften, feindselig dagegen vorgingen und seine Anhänger ungerecht behandelten. So waren eben die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die den Propheten alaihi salatu wasallam bekämpft haben. Warum? Nicht, weil er gesagt hat, Gott existiert, das war überhaupt keine Frage, sondern weil er gesagt hat, ihr sollt niemanden anbeten außer Allah tabaraka wa ta'ala. Ihr sollt von keinem Hilfe suchen außer Allah tabaraka wa ta'ala. Ihr sollt keinen anflehen, dass er euch hilft außer Allah tabaraka wa ta'ala. Und da haben die Kuffar von Quraysh gesagt, das kann nicht sein. Wie kann er denn alle Götzen hier leugnen und nur noch einen einzigen Gott zum Anbeten lassen? Das geht nicht, und das war der Punkt, warum sie ihn bekämpft haben. Dann kam der Verfasser, Hafizahullah, zu den Formen der Abweichung vom Bekenntnis der Einzigkeit Allahs in seiner göttlichen Macht. Also, jetzt haben wir gelernt, was bedeutet Tawhid al-Rububiyya? Was war das noch einmal? Ja? Allgemein? Allah anzuerkennen als. Ja, die Bestätigung von was? Ja, ich habe ein anderes Wort benutzt. Nee, das ist Tawhid al-Uluhiyya. In seinen Taten haben wir gesagt. Tawhid al-Rububiyya ist die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seinen Taten. Das bedeutet, diese Taten führt kein anderer aus als Allah tabaraka wa ta'ala. Wie das Erschaffen, wie das Versorgen, wie das lebendig machen, wie das Leben nehmen und so weiter und so fort, wie das Heilen. Alle Taten, die Allah azza wa jal und nur Allah subhanahu wa ta'ala vollbringt, gehören zu Ar-Rububiyya. Und wir müssen bestätigen, dass nur er derjenige ist, der dies auch machen kann. Das reicht aber nicht aus, das zu bestätigen, daran zu glauben, das zu verinnerlichen, nur Allah heilt. Nur Allah hat erschaffen. Nur Allah versorgt. Das reicht nicht aus. Sondern was muss dazu kommen? Ich muss nun Allah anbeten. Wenn er der einzige Versorger ist, dann bitte ich nur ihn um Versorgung. Wenn es der einzige Heiler ist, dann bitte ich nur ihn um Heilung. Wenn es der einzige ist, der den Menschen Kinder gibt, dann frage ich nicht irgendeinen Verstorbenen im Grab, sondern ich frage Allah tabaraka wa ta'ala. Und das ist die Beziehung zwischen Tawhid al-Rububiyya und Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Rububiyya hat zur Folge unbedingt, notwendigerweise, dass man Tawhid al-Uluhiyya einhält. Also wenn ich bestätige, dass nur Allah imstande ist zu heilen, dann hat das zur Folge, dass ich was mache, dass ich nur Allah eben frage und nur von Allah subhanahu wa ta'ala bitte. Aber was sind nun die Formen der Abweichung? Wie kommt es oder was sind die Punkte, die im Gegensatz zu Tawhid al-Rububiyya stehen? Hier heißt es, das Bekenntnis der Einzigkeit Allahs in seiner göttlichen Macht ist etwas, das in der natürlichen Veranlagung des Menschen fest verwurzelt ist. Das haben wir schon erklärt. Bei den Gottesbeweisen haben wir gesagt, dass die Fitra, die natürliche Veranlagung, schon die Existenz Allahs belegt. Etwas, wonach die Seele geformt wurde. Zu den Abweichungen davon, die sich unter den Menschen finden, gehören erstens das grundsätzliche Abstreiten der göttlichen Macht Allahs und die Leugnung seiner Existenz. Das ist eine Form der mangelnden Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft. Dass man sagt, Gott existiert nicht. Und das ist natürlich etwas, was zum Austritt aus dem Islam führt. Jemand, der nicht an die Existenz Allahs glaubt, an die Existenz Gottes glaubt, der kann nicht behaupten, dass er ein Muslim ist. Allah Azza wa Jal sagte über einige Menschen, die nicht an Allah glaubten, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und leben und nur die Zeiten vernichten uns. Sie haben aber kein Wissen davon, sie stellen nur Mutmaßungen an. Das ist also die erste Form, Atheismus. Die zweite Form ist die Leugnung einiger Besonderheiten des Herrn und die Ablehnung einiger Bedeutungen der göttlichen Macht, wie zum Beispiel die Leugnung seiner Macht, sterben zu lassen und zum Leben zu erwecken oder Schaden und Nutzen zuzuweisen. Also der zweite Punkt, was im Gegensatz zum Tawhid al-Rububiyya steht, ist, dass du einige Taten Allahs leugnest. Schau dir die Warqa, Allah ibarik fi. dass du einige Taten Allahs leugnest. Er hat uns nicht erschaffen. Er kann uns nicht lebendig machen. Er kann uns nicht versorgen. Er kann uns nicht heilen. Also du leugnest Taten Allahs, die Allah Azza wa Jal bestätigt hat. Das ist etwas, was auch eine Form der mangelnden Bestätigung der Einzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala darstellt. Drittens, einige Aspekte der Besonderheiten der göttlichen Macht, also einige Taten Allahs, anderen als Allah zuzuweisen. Also der zweite Punkt war was? Dass wir die Taten Allahs leugnen. Der dritte Punkt ist jetzt, du leugnest die Tat nicht, aber du sagst, nicht nur Allah kann heilen, nicht nur Allah kann versorgen, sondern der Tote im Grab, der kann auch heilen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die gehen zu den Grabstätten und zum Beispiel ein Ehepaar, das keine Kinder hat, zum Beispiel. Die gehen dann zu einem, der gestorben ist, jemand, der gottesfürchtig war in seinem Leben, der viel für seinen Jenseits getan hat, der bekannt war, dass er ein guter Mensch war. Nun ist er gestorben. Dann gehen diese Menschen zu ihm und sagen ihm, bitte gib uns oder hilf uns, dass wir ein Kind bekommen. Fragen nachher. Bitte hilf uns, dass wir ein Kind bekommen. Warum hat dieses Ehepaar diesen Verstorbenen gefragt und gebeten? Warum? Ja? Genau. Das heißt, sie benutzen ihn. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie denken, dass der Verstorbene selbst heilen kann, dass er göttliche Macht besitzt und er heilt. Oder wie einige sagen, wir glauben nicht, dass der göttliche Macht, a'udhu billah, der hat doch keine göttliche Macht, das ist ein Mensch. Ja, warum betest du ihn an oder bittest ihn? Ja, damit er Fürsprache hält bei Allah. Genau das gleiche, was die Mushrikin gesagt haben. Wir bitten sie nur, damit sie uns Allah näher führen, zu Allah näher führen. Das genau das gleiche, was die Mushrikin gesagt haben. Allah hat diejenigen, die die Götzen anbeten, um näher zu kommen zu Allah als Mushrikin genannt oder beschrieben. Und somit ist auch ein Mushrik derjenige, der zu einem Grab geht und diesen Verstorbenen entweder direkt anbetet oder direkt fragt, du Verstorbener, heile mich. Du Verstorbener, versorge mich. Du Verstorbener, gib mir ein schönes Leben. Das ist Schirk und Kufr, möge Allah uns darauf vorbewahren. Also, einige Aspekte der Besonderheiten der göttlichen Macht anderen als Allah gepriesen sei er zuzuweisen, so wie jemand, der meint, Allah habe neben sich andere, die frei verfügen, Macht besitzen und gewähren. Und noch einmal, das war Schirk von den Götzendienern und den Polytheisten zur Zeit von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie wussten ganz genau, diese Götzen helfen gar nicht. Diese Götzen können selbstständig nichts tun. Warum betet ihr sie denn an? Warum umrundet ihr sie denn? Warum pilgert ihr denn dorthin? Ja, damit sie Fürsprache halten. Und Allah hat sie dann als Mushrikin deswegen bezeichnet. Dann kommt hier eine Anmerkung. Also das waren die drei Fehler in Tawhid Rububiyya. Entweder die Existenz Allahs glatt zu leugnen, zu behaupten, Gott existiert nicht. Zweitens, Taten Allahs zu leugnen. Er kann nicht erschaffen, er kann nicht sehen, er kann nicht uns helfen und so weiter und so fort. Das ist auch eine Art des Unglaubens. Oder Taten Allahs anderen zuzuweisen. Dann heißt es Anmerkung. Da die göttliche Macht Schöpfung, Herrschaft und Führung umfasst, Beziehen sich die meisten Bittgebete im edlen Koran auf das Bekenntnis der Einzigkeit Allahs in seiner göttlichen Macht. Das heißt, du bittest Allah, weil er diese Taten umsetzt oder vollbringt. Weil er heilt, weil er mächtig ist, weil er besitzt und so weiter und so fort. Weil er so ist, wie er ist, Subhana, bittest du ihn direkt. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel, er erwähnt einige Bittgebete der Gläubigen. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sie beide sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Also wenn du uns nicht vergibst und dir unser nicht erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Also haben sie was benutzt? Sie haben gesagt, Rabbana, unser Herr. Also sie haben ihn gebeten, anhand dieser Eigenschaft, die er besitzt, eben, dass er der Herr ist, Subhana. So heißt es auch in einer anderen Aya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. Mein Herr, Rabbi, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Auch hier benutzte, also hier Nuh alayhi salam, die Herrschaft Allahs Azza wa Jal, um ein Gebet, ein Bittgebet auszusprechen. Und so auch sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. O unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. So lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Auch hier erwähnt man, oder erwähnt Ibrahim a.s. die Eigenschaft, die Herrschaft Allahs Azza wa Jal. Auch über Musa a.s. er sagte, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Auch hier. Bis zu ihrem Siegel Allahs, Segen und Friede auf ihm, also unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der stets auf das Bekenntnis der Einzigkeit der göttlichen Macht Bezug nahm, also Tawhid al-Rububiyyah, dem sogar aufgetragen wurde, ihn in Hinsicht auf einen der großartigsten Aspekte des Daseins, nämlich das Wissen, demütig zu bitten. Allah Azza wa Jal sagte, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Und sag, mein Herr, Rabbi, lasse mich an Wissen zunehmen. Das ist also Tawhid al-Rububiyyah. Wichtig hier zu erkennen oder zu wissen, ist, dass Tawhid al-Rububiyyah alleine nicht ausreicht und dass Tawhid al-Rububiyyah eine Folge hat, und das ist Tawhid al-Uluhiyyah. Und wichtig ist auch zu wissen, dass die Formen der mangelnden Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft wäre die Leugnung seiner Existenz, die Leugnung einiger oder einer seiner Taten oder die Zuschreibung einer seiner Taten einem anderen. All diese Formen führen zum Unglauben und widersprechen dem reinen Glauben. Damit kommen wir also dem Ende von Tawhid al-Rububiyyah. Danach geht es weiter mit Tawhid al-Uluhiyyah, und das werden wir dann bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala im nächsten Unterricht inshallah uns näher betrachten. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.